Und die Frage ist doch, habe ich ein Recht, diese Ansagen zu machen? Ich nehme mir das Recht. Ich nehme mir das Recht. Weil ich habe jeden einzelnen Tag dieser 18 Monate gekämpft. Aus Liebe zu den Menschen. Aus reinem Herzen. Weil ich tief besorgt war und immer noch bin vor dem, was noch kommt. Und ich oft einfach das Gefühl habe, dass die Mehrheit gar nicht in irgendeiner Form ein Gespür für Gefahren hat und auch nicht spüren kann, wer wahrhaftigen Herzens unterwegs ist, weil er Tiere früher geschützt hat und Bauern und heute sagt, ich möchte Menschen schützen vor diesem Unglück, vor diesem Verbrechen. Und sie können nicht unterscheiden zu denen, die nur böse Absichten haben, teuflische Absichten. Menschen erst die Freiheit zu ermorden, die Wirtschaft und jetzt die Körper. Unter dem Vorwand einer Lüge. Ich ertrage diese Lügen nicht. Und deswegen nehme ich mir das Recht, weil ich habe alles gegeben. Und ich werde weiter alles geben. Dieser Kampf ist ja noch nicht vorbei. Nur ich denke oft, was glauben die Menschen eigentlich, was da auf sie zurollt? Agenda 2021, Agenda 2030, Great Reset. Das sind alles kranke Bolschewiki mit ihren Plänen. Und ob sie jetzt Pandemie nehmen oder Klimawandel oder angebliche Flüchtlingshilfe, es ist nur und zwar ausschließlich bolschewistische Politik zur Versklavung der Völker. Man möchte euch die Ketten anlegen. Man möchte euch für immer, auch eure Kinder und die Kindeskinder, für immer in Ketten legen. Und dann werdet ihr keine Kinder mehr gebären können, sondern man wird sie einfach züchten, so wie man das gerade braucht. Ein Sklaven ohne Geschlecht, ein Sklaven mit vielleicht noch weniger IQ, der aber arbeitsam ist, damit sie ihren perfekten globalen Pyramidenstaat haben. Und was ich hier einfach sehe, ist Internetprotest zu weiten Teilen. Ja, wir hatten jetzt in Berlin den Widerstand auf der Straße. Und da bin ich der Befürworter dafür, dass der Widerstand auf die Straße kommt. Aber das passiert nur alle paar Wochen. Nicht jeden Tag, nicht jedes Wochenende. Alle paar Wochen. Das muss aber viel höher frequentiert sein. Eigentlich müsst ihr alles stehen und liegen lassen. Was heißt eigentlich? Ihr müsst alles stehen und liegen lassen. Ab auf die Straße, egal ob reich oder arm. Auch die Reichen werden durch die Inflation getroffen werden, die bald kommt. Was glaubt ihr eigentlich, wer hier gerade als Feind euch gegenübersteht? Das sind die mächtigsten, reichsten Elemente auf dieser Erde. Denen gehören die Zentralbanken. Die drücken auf einen Knopf und euer Geld ist nichts mehr wert. Ob ihr jetzt 1.000 Euro auf dem Konto habt, 10.000 Euro oder 10 Millionen. Die sorgen innerhalb von einem Knopfdruck dafür, dass Geld nichts mehr wert ist, dass man ein Brötchen kaufen muss für 10 Millionen Euro. Das kommt noch. Das ist die nächste Eskalationsstufe. Nach der Lebensmittelknappheit und dem Zusammenbrechen der Lieferketten und irgendwelchen neuen Naturkatastrophen und irgendwelchen Cyberattacken und Stromausfällen werden sie die ultimative Waffe benutzen. Und zwar drücken die Zentralbanker auf den Knopf für die Inflation. Und die Leute gehen noch brav arbeiten. Und die Reichen denken, sie sind sicher. Nein, ihr faulen, fetten, reichen Säcke, ihr seid nicht sicher. Euer Geld ist auch bald weg. Und wisst ihr, was dann die Kommunisten machen? Sie nehmen euch euer Besitz weg. Eure ganzen schicken Autos und Häuser und Villen, die kommen in Staatsbesitz bzw. in BRD-Firmenbesitz. weil man muss ja die Löcher stopfen von der Corona-Lügen-Pandemie. Also, an alle Reichen da draußen und die Stars, die vielleicht nicht in Freimaurerlogen organisiert sind, ihr seid auch bald gefickt. Also was wartet ihr? Lasst alles stehen und liegen und geht auf die Straße. Und zwar jeden Tag. Und jetzt sage ich euch eins. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch zu vernetzen. Aber was macht ihr? Ihr nutzt Telegram als Infoquelle. Ihr nutzt Telegram als Chatprogramm. In irgendwelchen Gruppen hängt ihr ab. Durov braucht auch nur auf einen Knopf drücken und die komplette Widerstandsbewegung hat kein Kommunikationsmittel mehr. Deswegen sage ich seit Monaten, vernetzt euch offline. Trefft euch vor den Gotteshäusern oder Rathäusern oder eigenen Treffpunkten jeden Tag um 18 Uhr. Aber die Bequemlichkeit bringt euch nicht nach draußen. Dann müsst ihr den harten Weg gehen. Und eines Tages werde ich auch nicht mehr zu euch sprechen können, weil sie werden einfach den Stecker ziehen. Telegram wird ausgemacht oder das Internet fällt aus und ihr kommt gar nicht mehr rein. Und anstatt, dass ihr jeden Tag 10, 20 Kameraden in eurer Stadt zusammentrommelt, fragt ihr mich immer noch, nachdem ich 1000 Gruppen gemacht habe auf Telegram. Mir gehören die größten Chats, da bin ich Inhaber. Fragt ihr mich immer noch? Die größten Chats mit 20.000, 30.000 Leuten, da fragt ihr mich immer noch. Attila, hast du mal irgendeine Ortsgruppe? Ich bin aus Neubrandenburg. Dicker, verpiss dich. Ich hab das nicht. Ich hab dir das 18 Monate geliefert. Hast du diese Technik benutzt? Jetzt fragst du mich? Nutzt doch einfach die Technik für eine Vernetzung. Bevor sie komplett ausfällt, bevor sie komplett abgeschaltet wird. Denkst du, die Illuminati und die Freimaurer und die Banker und die Rothschilds und die Rockefellers und die Gates und die Musks und die Durovs sind so dumm, dass sie nicht davon ausgehen, dass sich in irgendeiner Form Widerstand bildet und der sich vernetzen will? Was meinst du, warum Telegram deine Nummer nimmt? Weil zu einem bestimmten Zeitpunkt von der neuen Weltordnung, da wollen die wissen, wo du bist und welche Mobilfunknummer du hast. Denkst du wirklich, man kann Durov glauben und trauen? Durov war Young Global Leader vom WEF, nicht für Russland, für Finnland. Der ist auch von der Clique. Eigentlich kann man sagen, Telegram ist von Schwab. Natürlich hängt er da drin. Und sie wissen eigentlich alles von uns. Sie haben unsere Telefonnummern, sie haben unseren Standort, sie lesen wahrscheinlich jeden geheimen Chat irgendwann aus. Vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann. Sammeln hier die ganzen Wölfe, das ist ein Wolfsgarten. Das sage ich auch schon ziemlich lange. Mag ja sein, dass es dann ein Wolfsgarten ist, trotzdem muss man ihn jetzt noch benutzen für die Vernetzung, damit man irgendwann, wenn es soweit ist und wenn sie das Internet ausfallen lassen oder Durov einfach die Daten rausgibt an die Geheimdienste und die Regierung, dass man dann offline vernetzt ist und einen Wolfsrudel hat, wo man einen Treffpunkt hat, wo man eine Kameradschaft hat, wo man einen lokalen Führer hat, wo man Lebensmittelvorräte hat, Verbandskasten, Verteidigung, Gaskocher, Wasserfilter, wo man autark leben kann. Habt ihr alle noch nicht nötig? Glaubt mir, es kommt der Tag und es wird nicht mehr lange hin sein. Dann braucht ihr so ein starkes Rudel. Also macht, was ich sage. Die Internetwelt ist nur Schein. Ich war auf der Straße. Jedes Wochenende. Ich war da für meine Wölfe. Ich bin kein Internet-Truther, der nicht seinen echten Namen preisgibt, wie so viele da draußen. Diese Schwätzer. Keiner ist so wie ich da. Ich habe nichts mit denen zu tun. Haben die eine Firma aufgebaut? Haben die 1,7 Millionen Bücher verkauft? Waren die, was weiß ich, 250 Mal im Fernsehen? Haben ihre Karriere selber aufgebaut? Nein, die quatschen einfach in ihr Handy. Die gehen auch nicht mal auf die Straße, ein Großteil von denen. Nein, die haben Pay-Kanäle. Oder betteln um Spenden die ganze Zeit. Hab ich einen Pay-Kanal? Wenn ich einen hätte, PayPal würde sowieso mein Konto schließen. Ich bin so gefährlich für die, weil ich so viel Wahrheit sage, dass ich noch nicht mal ein normales europäisches Konto für 5 Stunden haben könnte. Sie würden mir alles einfrieren. Daran sieht man doch, dass ich wahrhaftiges Interesse daran habe, dass du durch diese Zeit kommst, Kamerad. Aber nein, man rennt lieber irgendwelchen Patrioten hinterher. Die nicht den Feind benennen, aber gegen Ausländer aufhetzen. Ich habe es dir gesagt, wenn wir eine Chance haben, dann, dass alle Völker zusammenstehen gegen einen Feind und sich nicht auch noch intern spalten lassen. Aber was machen die? Reden von Migrantifa und bösen Arabern und bösen Ausländern. Die haben nichts verstanden. Natürlich, jeder muss sich respektvoll benehmen. Und das erwarte ich von jeder Kultur und von jedem Volk. Aber diese Spaltung gerade bringt uns gar nichts. Und erst recht nicht diese geldgesteuerten Aufklärer hier. Die sollen mal den echten Feind benennen und die rote Agenda hinter dieser Lügenpandemie. Statt vordergründige Hetze zu betreiben. Was kann denn der Araber aus Palästina oder aus dem Irak oder Iran dafür, dass er nach Deutschland kommt, wenn er sogar angelockt wird und vorher wird sein Land zerbombt? Was kann er denn dafür? Was können denn die Muslime dafür? Dass die Knollen im Nahen Osten zündeln, seit Jahrzehnten. Mit ihren Waffenknechten, EU und USA. Die können gar nichts dafür. Und dann werden sie noch in Deutschland angemault, statt dass man einfach auf sie zugeht und sagt, Kamerad, ich weiß, sie hetzen im Fernsehen gegen dich und dein Volk und deine Religion. Ich weiß aber, dass sie so, wie sie gegen dich gehetzt haben, hetzen sie auch gegen mein Volk, das deutsche Volk. Und so, wie du einen Feind hast, habe ich den gleichen Feind. Deswegen sollten wir gemeinschaftlich und brüderlich gehen. Keine Brüderschaftskriege mehr. Das hatten wir im Zweiten Weltkrieg, England und Deutschland. Natürlich haben sie in den letzten Jahrzehnten unsere Birnen weich gekocht mit PlayStation, YouTube, Instagram, Handys, WhatsApp. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir zurückkommen in die reale Welt und uns hier vernetzen. Nicht online, das ist eine Scheinwelt. Ihr müsst da raus, so schnell wie möglich. Bildet vor Ort Rudel auf. Baut Rudel auf. Sorgt dafür, dass ihr einen Hauch einer Chance habt, wenn alles zusammenkracht, inklusive Internet.